Hello, good morning, good morning. Hallo, guten Morgen, guten Morgen. Let's look at verse 8. Schauen wir uns Vers 8 an. That's a place I want you to go to from the beginning. Das ist eine Bibelstelle, die ich schon von Beginn an ansprechen wollte. Now, this is the goal. Das ist das Ziel. To live in harmony with one another and demonstrate affectionate love. In Harmonie miteinander zu leben und zärtliche Liebe zu zeigen. Sympathy and kindness towards other believers. Mitgefühl und Freundlichkeit anderen Gläubigen gegenüber. Very interesting that after he talks to the wife, then he talks to the husbands. Das ist sehr interessant, nachdem er zu den Ehefrauen gesprochen hat, danach zu den Ehemännern. And then he talks to them, this is the goal for Christian life. Beschreibt er nun, dass dies das Ziel des christlichen Lebens ist. You see, what he's teaching is not to let wives become good wives and husbands become good husbands. Petrus lehrt hier nicht, Ehefrauen werdet gute Ehefrauen und Ehemänner werdet gute Ehemänner. No, the truth is, he wants us to express the love so that the whole world can see that. Nein, in Wahrheit will er, dass wir die Liebe zum Ausdruck bringen, so dass die ganze Welt das sehen kann. Look, he said the goal is that we live in harmony and demonstrate affectionate love. Er sagt, das Ziel ist es, in Harmonie zu leben und zärtliche Liebe zu zeigen. Isn't that exactly what Jesus said? Ist das nicht genau das, was Jesus gesagt hat? As we express this true love towards one another, the whole world will know that we're disciples. Wenn wir diese wahre Liebe zueinander zum Ausdruck bringen, wird die ganze Welt wissen, dass wir Jünger sind. Do you know, I have read a marriage book once, it really upset me. Ich habe einmal ein Buch über die Ehe gelesen, das mich wirklich verärgert hat. It was a book especially for husbands. Es ist ein Buch speziell für Ehemänner. And it was teaching the husband how to be very nice to his wife, so he can get from his wife what he wants to. Es lehrt den Ehemann, wie er wirklich freundlich zu seiner Ehefrau sein kann, damit er von ihr bekommt, was er will. But this is not what Peter is talking here. Davon spricht Petrus hier nicht. Peter is talking here that God desires for us to live in a harmony and affectionate love. Petrus spricht hier davon, dass Gott sich danach sehnt, dass wir in einer harmonischen und zärtlichen Liebe leben. Of course, the goal is always so that everybody around us can see the beauty of God. Das Ziel ist natürlich immer, dass alle um uns herum die Schönheit Gottes sehen können. Look. Schau. Affectionate love, sympathy and kindness towards other believers. Zärtliche Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit gegenüber anderen Gläubigen. You know, it doesn't matter how successful you are in your life. Es spielt keine Rolle, wie erfolgreich du in deinem Leben bist. If you don't live verse 8, you've actually failed. Wenn du Vers 8 nicht lebst, bist du gescheitert. If you don't live in affectionate love, sympathy and kindness towards every person, you've failed. Wenn du nicht in zärtlicher Liebe, Mitgefühl und Freundlichkeit gegenüber jedem Menschen lebst, hast du versagt. Now let me ask you a question. Ich stelle dir eine Frage. Can you obey verse 8 without obeying verse 7? Kannst du Vers 8 befolgen, ohne Vers 7 zu befolgen? Never. Niemals. Verse 8 tells you to be kind, be affectionate, have sympathy. Vers 8 sagt, dass du gütig sein sollst, dass du liebevoll sein sollst, dass du Mitgefühl haben sollst. If you live like this, you don't actually need verse 7 telling you to treat your wife very carefully. Wenn du so lebst, brauchst du genau genommen Vers 7 nicht, wo dir gesagt wird, deine Ehefrau sehr behutsam zu behandeln. And if you live like this, you don't need the instruction either as a wife to be devoted to your husband. Wenn du so lebst, brauchst du auch als Ehefrau keine Anweisung, deinem Mann treu ergeben zu sein. See, whether husband, whether wife, whether single, whether married. Ob Ehemann, ob Ehefrau, ob alleinstehend, ob verheiratet. You know, the goal is always to live the way the Bible tells us how to live in love. Das Ziel besteht immer darin, so zu leben, wie die Bibel uns sagt, wie wir in Liebe leben sollen. And then look how he finishes this one statement. Schau, wie er diese Aussage beendet. He says, let humility describe who you are as you dearly love one another. Er sagt, lass die Demut beschreiben, wer ihr seid, wenn ihr einander innig liebt. Wouldn't that be incredible? Wäre das nicht genial? If people would be asked, hey, can you describe this person? Wenn die Menschen fragen würden, kannst du diese Person beschreiben? And you say, oh, sure, that's easy. Und du sagst, oh, sicher, das ist einfach. These people are humble, the way they love, the way they care, the way they're kind. Diese Menschen sind demütig, so wie sie lieben, so wie sie sich kümmern, so wie sie ihre Freundlichkeit zeigen. Now, I like how the Passion puts it, Let humility describe who you are as you dearly love one another. Mir gefällt, wie die Passion es ausdrückt. Lasst die Demut beschreiben, wer ihr seid, wenn ihr einander innig liebt. Do you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? That means if you don't dearly love one another. Das heißt, wenn wir einander nicht innig lieben, you're not walking in humility either. Wandeln wir auch nicht in Demut zueinander. It's the love that you live by that describes your true humility. Die Art und Weise, wie wir Liebe leben, beschreibt unsere wahre Demut. Now we know what happens if we live by pride and not humility. Wir wissen, was passiert, wenn wir in Stolz und nicht in Demut leben. God resists the proud, but he gives special grace to the humble. Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen schenkt er besondere Gnade. Have you ever thought? Hast du jemals schon darüber nachgedacht? That the way to express true humility is by the way that you love. Dass die Art und Weise, wie du wahre Demut zum Ausdruck bringst, die Art und Weise ist, wie du liebst. Why is it true humility when we love deeply? Warum ist es wahre Demut, wenn wir tiefgründig lieben? I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because every time you deeply love the way the Bible tells us how to love. Jedes Mal, wenn du innig liebst, so wie die Bibel uns sagt, wie wir lieben sollen. You are actually considering the other people more important than yourself. Nimmst du den anderen Menschen wichtiger als dich selbst? And that is true humility. Das ist wahre Demut. You know, many times I've been thinking like this. Schon oft habe ich mir gedacht. If you would forget everything else the Bible teaches us. Wenn wir alles andere vergessen würden, was die Bibel uns lehrt. But if we would actually focus on that very one thing to love and express our humility that way. Und uns ausschließlich darauf konzentrieren zu lieben und unsere Demut auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen. Basically all of our interrelational problems will disappear. Würden im Grunde alle unsere Beziehungsprobleme verschwinden. You tell me what problems you still will have. If you walk in humility and love everybody tenderly. Sag mir, welche Probleme du noch hast, wenn du in Demut wandelst und jeden zärtlich liebst. I mean, which interrelational problem? Ich spreche von zwischenmenschlichen Problemen. Every interrelational problem we have points back to some kind of selfishness in our life. Jedes zwischenmenschliche Problem, das wir haben, spiegelt irgendeine Art von Egoismus in unserem Leben wider. Ich, me, mein. Ich, mir, meins. They don't treat me the right way. They don't love me enough. They don't care about me. Ah, sie behandeln mich nicht gut. Sie lieben mich nicht genug. Sie kümmern sich nicht um mich. From today on, I would like you to think about this. Vom heutigen Tag an möchte ich, dass du über Folgendes nachdenkst. True humility is measured by how much you love. Wahre Demut wird daran gemessen, wie sehr du liebst. And if you don't love, you're not walking in humility. Wenn du nicht liebst, wandelst du nicht in Demut. That's a deep thought. Das ist ein tiefsinniger Gedanke. See you guys tomorrow. Ich sehe dich morgen.